Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Captain M und das hier, das ist nicht der offizielle Cowabunga Play Podcast, sondern ein sogenanntes Sommerhäppchen. Und jetzt wird der findige Fan sagen, hey, das hat's doch schon mal gegeben. Und ich werde sagen, ja, das stimmt. Dieses Format habe ich 2014 schon einmal ins Leben gerufen. Da habe ich auf Grundlage meines Groovy-Accounts Spiele vorgetragen, schön besprochen, denen ich 5 Sterne vergeben habe, also die höchste Punktzahl, also richtig gute Spiele. Und das möchte ich in diesem Jahr gerne wiederholen, denn in der Zwischenzeit sind natürlich viele Spiele dazugekommen und ich möchte euch einfach ein paar Titel nennen, von denen ich denke, hey, die sind richtig gut und damit kann man den Sommer und somit die Wartezeit auf den kommenden Cowabunga Play Podcast gut überbrücken. Und wenn es euch gefallen hat, das sage ich schon einmal, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abonnement auf unserem YouTube-Kanal freuen oder auch einen netten Kommentar auf unserer WordPress-Blogcast-Seite. Nun aber viel Spaß mit meinen Spieletipps für euch. Es gibt Spiele, die sieht man und denkt sich, wow, das will ich spielen, das will ich haben. Und genauso verhält es sich mit dem ersten Titel auf meiner Liste. Der heißt Tearaway Unfolded. Tearaway ist ursprünglich ein Spiel für die PlayStation Vita, das bedeutet für Sonys kleinen Handhelden, und wurde nun auf die große PlayStation 4 verlagert. Ja, und das mit Bravour. Zum einen wurde der Umfang ein wenig erweitert, ich glaube, es gibt mehr Levels, und zum anderen habt ihr die Möglichkeit, die PlayStation 4-Steuerung völlig auszureizen oder den Controller. Das Spiel basiert quasi auf diesem Controller. Das Spiel ist im Grunde, es ist ein Jump'n'Run-Spiel. Es ist ein 3D-Jump'n'Run-Spiel. Ihr seid ein übermächtiges Wesen, was in eine Welt blickt oder auf eine Welt oder ja, auf jeden Fall blickt ihr durch euren Bildschirm auf diese Welt, ja, und werdet auch von den Bewohnern dieser Welt gesehen. Ihr seid eine Art Gott, ein Wesen, welches nicht zu erklären ist für die Menschen oder für die Wesen in dieser Welt. Und diese Welt, und das ist der Clou, besteht vollkommen aus Papier, aus Pappe, aus Klebstoff und so weiter. Also ist der Grafikstil einzigartig. So etwas habe ich in der Form auch wirklich noch nie gesehen und das sieht zauberhaft aus. Ihr bekommt einen kleinen Boten zugeteilt, den ihr dann auch steuern könnt. Das ist dann quasi eure Spielfigur. Ihr könnt allerdings mit diesem kleinen Boten oder der kleine Bote kann auch mit euch interagieren. So ist es möglich, dass er beispielsweise irgendwelche Dinge einsammelt und euch diese Dinge zuwerft. Und dann könnt ihr auf dem Control-Pad den Gegenstand, den er euch zugeworfen hat, mit so einem Streichen über das Touchpad beispielsweise wieder in die Welt schleudern und all solche Dinge. Oder ihr könnt das Licht des Controllers benutzen, um in dieser Welt Dinge zu bewirken. Also es ist so, dass eine Inversion quasi von kleinen schattenhaften Figürchen die Welt für sich einnehmen möchte und ihr müsst dann mit dem Lichtstrahl eures Controllers sozusagen ja, die Gegner vernichten. Ja, das hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. Es ist ein sehr kindgerechtes Spiel, aber aufgrund seines Charmes und seiner ganzen Präsentation trifft es auch mein kindsköpfiges Herz. Also ein wunderschönes Spiel und es ist kein schweres Spiel, das muss man schon mal sagen, aber es muss ja auch nicht immer sein. Also die Progression verläuft gut und fair. Ihr bekommt nach und nach neue Fähigkeiten zugeteilt und so könnt ihr immer mehr lernen und verstehen, wie sich das Spiel spielt. Und ja, meine Empfehlung hat es absolut. Es ist ein Spiel, was, glaube ich, auch in vielen Jahren noch aufgrund seines Looks Eindruck hinterlässt und ja, so schnell nicht in Vergessenheit gerät. Außerdem erhaltet ihr die Möglichkeit, und darum geht es eigentlich auch zu einem großen Teil im Spiel, eure Spielfigur zu individualisieren. Ihr könnt alles mit dem machen. Ihr könnt das Gesicht entfernen, ihnen verrückte Münder geben, Augen, Aufkleber. Ihr könnt die Farbe der Kleidung verändern, ist klar. Ihr könnt die Kleidung verändern. Ihr könnt überhaupt ganz viel mit der Spielwelt auf kreative Art und Weise tun. Beispielsweise wird das Touchpad dafür genutzt, um Gegenstände zu erschaffen, die dann wieder in diese Spielwelt hineinfließen. Manchmal, zumindest an einer Stelle, wird das Mikrofon verwendet. Da müsst ihr so reinrufen, um eine Stimme in der Welt zu erzeugen. Und alles ist darauf abgezielt, sich mit euch zu verbinden. Ja, und das erinnert natürlich alles so ein bisschen auch an Little Big Planet. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn es sind die gleichen Entwickler daran, nämlich Media Molecule. Und das merkt man auch ein Stück weit. Meiner Meinung nach gefällt mir Tearaway aber deutlich besser als Little Big Planet. Aber das ist eine persönliche Präferenz von mir, weil ich einfach 3D-Spiele in dieser Form, also die dritte Dimension so erlebbar zu fühlen, eher mag. Ist aber, wie gesagt, eine persönliche Sache. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das bleibt. Bleibt in meinem Herzen und ich hoffe, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, habt ihr jetzt Lust bekommen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ansonsten verlinke ich es euch auch gerne nochmal mit einem kleinen Trailer unter diesem Video hier, beziehungsweise unter dem Podcast. Der nächste Titel auf meiner Liste, der ist ebenso ein Herzenstitel und hat mir dieses Jahr eines der schönsten und emotionalsten Momente beschert, die ein Spiel jemals bei mir erzeugt hat. Das sind jetzt große Worte und ich bin sicherlich nicht der Einzige, der diese Worte so oder so ähnlich schon mal in den Mund genommen hat, wenn er über das Spiel Journey gesprochen hat. Ja, Journey ist in den letzten Jahren auf vielen Listen der besten Videospiele zu finden gewesen und ich kann verstehen, warum. Es ist ein besonderes Erlebnis und ja, im wahrsten Sinne Erlebnis, denn das Spiel ist nicht besonders lang und stellt lediglich die gemachte Reise in den Vordergrund. Prinzipiell ist es ein Walking Simulator. Ihr spielt so eine stilisierte, beduinenhafte Figur, die ihr durch eine Wüste manövriert. Dazu könnt ihr unter anderem klar ganz normal laufen, ihr könnt Dünen herunterrutschen, ihr könnt euch in die Lüfte erheben, indem ihr gewisse Ströme mitnimmt. Und das Besondere an Journey macht die Spielerfahrung insofern deutlich, dass ihr das Spiel nicht alleine spielt. Ja, ihr bekommt zufällig ein oder eine Mitspielerin zugeteilt. Und ihr wisst nichts über diese Person. Ihr werdet diese Person nie wieder in eurer Nähe sehen, denn nach dem Spiel ist es vorbei und die Wege trennen sich für immer. Und das Interessante ist, das Spiel geht nicht besonders lang. Lasst es 2 Stunden sein maximal, wo ihr diese Reise miteinander beschreitet. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend mit der Person etwas zu tun haben. Ihr könnt sie auch gewissentlich ignorieren. Aber auch ich habe gesagt, ich will eigentlich gar nicht mit jemand anderen spielen. Was soll denn das? Ich will das doch alleine machen. Aber das Interessante ist, dass ihr keine Kollisionsabfrage in dem Spiel erlebt, sondern ganz im Gegenteil, je näher ihr einer Spielfigur, der anderen Spielfigur kommt, umso mehr Fähigkeiten erlangt ihr, beziehungsweise die Fähigkeit des Gleitens wird verstärkt und das ja, animiert schon mal zusammenzuarbeiten. Zusätzlich habt ihr keine Chat-Funktion im klassischen Sinne, sondern ihr könnt auf Druck einer einzigen Taste so Geräusche von euch geben und dadurch entsteht eine Art der Interaktion, eine ganz besondere. Ihr müsst euch beispielsweise, oder ihr müsst gar nichts, aber ihr könnt beispielsweise so eine Art Sprechcode entwerfen. So ist es bei mir zufällig entstanden. Also dann drückt man vielleicht so düdüt und die andere Person drückt dann auch düdüt. Und durch diese Geräusche wird so eine Art Gespräch entfacht, was ziemlich einzigartig ist und mitunter wirklich emotional. Und ja, man kommt schon ins Nachdenken, gerade wenn es dann zum Ende hingeht und man sich fragt, ja, wer ist denn diese Person eigentlich gewesen? Es könnte jeder gewesen sein. Und das ist schon spannend. Ja, schwer in Worte zu kleiden, das Ganze, aber wie gesagt, Journey sicherlich ein Begriff für viele von euch. Und wenn ihr immer noch am Zweifeln seid, dann vertraut meinen Worten und holt es euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Ganz bestimmt nicht. Weitere 5 Sterne habe ich Uncanny Valley gegeben. Und das zu Recht. Uncanny Valley, ein 2D-Survival Point-and-Click-Adventure, ja, kann man so sagen. Ihr übernimmt die Rolle eines Nachtwächters. Und als ein solcher tut ihr das, was ein Nachtwächter tut. Ihr haltet Ausschau nach verdächtigen Vorfällen. Ihr könnt das zumindest tun, ihr könnt aber auch etwas ganz anderes machen. Also es ist euch überlassen, wie ihr die Nacht als 2D-Figur beschreitet. Ja, und das Ganze spielt auch nur nachts. Ihr könnt nur nachts eure Schicht absolvieren und wie gesagt, in der Einrichtung, wo ihr das voll übt, passieren die merkwürdigsten Dinge und die grausamsten Tode können euch ereilen, je nachdem, was ihr tut. Und es gibt zig Möglichkeiten, ja, die Geschichte in in eine andere Richtung zu bringen. Es gibt keine Ahnung, wie viele Enden, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und ja, die Lösungsmöglichkeiten sind da enorm. Ein tolles Spiel, was man immer wieder von vorne spielt, weil, wie gesagt, die Enden sind unterschiedlich und es gibt auch Enden, die sind, ja, dann spielt man 15 Minuten und das war's dann auch wieder, je nachdem, was ihr da so vollzieht. Ich hatte darüber schon mal in einem Podcast gesprochen, werde euch den entsprechenden Podcast nochmal verlinken. Da wird dann nochmal im Detail Bezug drauf genommen. Also Uncanny Valley ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mit einem uneingeschränkten Daumen nach oben bewerten würde. Ebenso, und das mache ich jetzt mal kurz, Stardew Valley. Stardew Valley dieses Jahr herausgekommen und eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben über Stardew Valley schon seit Anbeginn der Entwicklung gesprochen, immer wieder im Podcast, weil wir wussten, das ist einfach ein fantastisches Spiel und ja, es ist ein fantastisches Spiel. In Stardew Valley, kurz gesagt, übernimmt ihr die Rolle eines Bauernjünglings. Ja, ganz wie im alten Harvest Moon erbt ihr die alte Farm eures verstorbenen Großvaters und müsst diese wieder auf Vordermann bringen. Dazu könnt ihr ja entweder euer Feld bestellen, Tiere züchten, also Kühe und Schafe und so weiter. Also das ganze Landleben ja durchspielen. Könnt tausend Sachen machen, wirklich, um euer Geld zu verdienen. Von Met brauen über Honig züchten und so weiter und so fort. Es ist ein fantastisches Spiel. Es hat aber auch noch so eine Art Zelda-Einschlag, ganz leicht. Also ihr gebt euch in so Dungeons und müsst dann Schleim bekämpfen. Da könnt ihr auch wieder craften, ganz viel. Also ohne Crafting geht hier heute gar nichts mehr, aber das Crafting macht wirklich Spaß. Könnt euch da ja tausend und eine Sache craften, um eure Farm auf Vordermann zu bringen und habt dann noch eine Stadt, wo ihr mit NPCs interagieren könnt, könnt heiraten, könnt Kinder kriegen, also könnt euer virtuelles Leben vollkommen so gestalten, wie ihr das möchtet und es ist einfach ein wunderschönes Spiel, ein Spielklassiker könnte man schon fast sagen. Ja, wenn ich hier so weiterblicke, habe ich dann noch Rise of the Tomb Raider. Tatsächlich 5 Punkte von meiner Seite aus. Rise of the Tomb Raider. Der große Nachfolger zum Tomb Raider Reboot hat alles richtig gemacht. Es ist in allen Belangen nochmal besser. Die Action ist fantastisch, fantastisch in Szene gesetzt. Also ich habe jetzt das aktuelle Uncharted noch nicht gespielt, aber alle anderen Uncharted davor. Und ich muss sagen, Rise of the Tomb Raider, ja, ich will jetzt nicht sagen, wischt da den Boden aber ist schon nah dran. Also die Action ist fantastisch inszeniert, Lara ist cool, macht mir Spaß als Charakter und ja, ich bin Tomb Raider Fan der ersten Stunde und die Erneuerung der IP mit dem Fokus auf Action, den finde ich gut, aber und trotzdem gebe ich die 5 Punkte, aber ich finde, es hätte doch noch ein paar mehr Rätsel geben können. Also, das wäre schon nicht schlecht gewesen. Aber ansonsten, ein grandioses Spiel auch von der Optik her. Also, es hat mich wirklich umgehauen, was ich da gesehen habe. So muss Next-Gen-Grafik aussehen, beziehungsweise Current-Gen-Grafik. Das kann sie zumindest jetzt und ich glaube, mehr Worte muss ich auch nicht über Tomb Raider verlieren, denn es ist ja schon allgemein berichtet worden darüber. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Broken Age haben wir noch auf der Liste. Broken Age, ein echter Adventure-Geheimtipp. Und hier verbirgt sich Tim Schäfer unter anderem. Dahinter war aber Kickstarter finanziert. Das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, welches ja von den Fans heiß erwartet wurde, aber ja, vielen Leuten nicht so gefallen hat im Endeffekt. Es wurde in zwei Teilen veröffentlicht nacheinander und der erste Teil, der kam wohl gut an und der zweite nicht so gut. Ich fand beide hervorragend. Also es geht, kurz gesagt, um zwei Kinder. Einmal um einen Jungen, der in einer Weltraumstation ja sein ganzes Leben verbracht hat und dort von einem Computer namens Mother, er nennt dieses Computer auf jeden Fall Mutter, erzogen wurde. Und der Computer möchte nicht, dass er das Raumschiff verlässt. Was natürlich dazu führt, dass der Junge im Zuge seiner Adoleszenz untriebig wird und das Raumschiff doch verlassen möchte. Auf der anderen Seite haben wir ein Mädchen, welches geopfert werden soll von ihrem eigenen Volk. Denn alle so und so viele Jahre muss eine Jungfrau geopfert werden und dieses Jahr ist sie dran. Aber auch sie möchte das nicht und versucht dem zu entgehen. Ja, irgendwann treffen sich die beiden und so nimmt die Geschichte ihren Fortgang. Also ein ganz zauberhaftes Point-and-Click-Adventure. Ich fand den Humor sehr, sehr gut. Ich war und bin hin und weg. Eines meiner liebsten Point-and-Click-Adventure, die ich so gespielt habe. Tolles Spiel. Oh. Ja, hier nochmal ein Klassiker-Tipp von meiner Seite aus. Auch wenn da meine Vergangenheit / Erinnerung da einiges verklären mag, aber Bugs Bunny Lost in Time für die PlayStation 1 habe ich seinerzeit geliebt. Der 3D Jump'n'Run-Spiel mit Bugs Bunny und verrückten Zeitreise-Levels. Leveln, ja. Und ich glaube, da ist alles zugesagt. Da brauche ich nicht mehr sagen. Ich verlinke es euch mal in den Shownotes. Jawohl. Das nächste Spiel auf meiner Liste, das habe ich sogar schon Let's Played auf unserem YouTube-Kanal. Ich spreche von This War of Mine. Die Sims trifft auf Bürgerkrieg. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man sich darauf einlässt und die Thematik einen irgendwie berührt, dann hätte das ein emotionales Down verursachen können. Ich muss allerdings sagen, ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel. Es hat mir wirklich Freude bereitet. Es war geradezu ein Genuss, meine Truppe am Leben zu behalten. Also ihr übernimmt die Kontrolle von 1 bis 5, ich will jetzt nichts falsch sagen, können auch nur 4 sein, Personen, die sich als Zivilisten in einem Bürgerkriegsland befinden oder Stadt. Und wir müssen überleben. Das ist die Aufgabe. Und es wäre nicht nur damit gut getan, den körperlichen Zustand eurer Figuren zu pflegen, sondern auch den psychischen. So haben wir zum Beispiel immer wieder Entscheidungen, die wir treffen können. Bringen wir die alte Oma um, um ihr die Büchse Tomaten zu klauen? Oder schicken wir den frierenden alten Mann vorn unserer Tür weg, weil wir sagen, wir haben nicht genug Essen und Trinken, du kannst nicht bei uns bleiben. Ja, das macht was mit unseren Figuren. Und dann führt es vielleicht mal dazu, dass sie Depressionen bekommen und völlig katatonisch in der Ecke sitzen. Das ist natürlich nicht cool. Das müssen wir verhindern. Und um das zu verhindern, muss man schon gut spielen. Es ist ein knackiges Spiel, fordert einen dann doch schon und man muss halt immer darauf achten, dass es den Figuren gut geht. Aber das wiederum führt zu sehr interessanten Situationen, wo man auch mal genau überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Ich in meinem Fall war sehr egoistisch. Ich wollte, dass meine Figuren überleben. Hatte auch so meine Sympathien für die eine oder andere Figur. Man muss dazu sagen, dass so personalisierte Geschichten darüber entsponnen sind. Also jede Figur hat auch Namen und eine Vergangenheit und so weiter und man erfährt auch immer so ein bisschen was über die Figuren und auch die Interaktion zwischen den Figuren entwickelt sich unterschiedlich, je nachdem, was ihr so tut mit den einzelnen Figuren. Ja, This War of Mine ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Survival-Spiel und The Little Ones kam ja just heraus. Da spielt man wohl Kinder. Das finde ich schon wieder heftig. Aber das habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Werde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch nachholen und sicherlich auch noch ein Let's Play dann dazu machen. Und hier noch ein echter Indie-Tipp von meiner Seite aus. Ein zauberhaftes Spiel namens A Bird Story. Das ist von dem Menschen, der auch schon to the Moon gemacht hat. Also ein Spiel, welches mit dem RPG Maker gemacht wurde, aber er brachte oder bringt die Software wirklich an seine Grenzen oder lotet sie aus und geht über das hinaus, was man eigentlich mit dem RPG Maker machen kann. Also der RPG Maker ist ja eigentlich ein Tool, womit man Rollenspiele à la Chrono Trigger und dergleichen macht, also 16-Bit-Rollenspiele, ne? So diese super SNES, die SNES-Optik wird damit so eingefangen und To the Moon sah schon klasse aus und hatte tolle Möglichkeiten, also Effekte, und Bird Story steht dir nur um nichts nach. Es ist ein so schönes Spiel, also eine kleine Geschichte, die erzählt wird, ist nicht besonders lang, dafür auch nicht besonders teuer. Ihr spielt einen Jungen, der einen Vogel findet und dieser Vogel ist verletzt. Ja, so viel sei erstmal gesagt. Es ist eine kleine Geschichte. Ein Prequel to the Moon 2 soll es angeblich sein. Ich verstehe die Verknüpfung leider noch nicht so, aber das wird sich dann zeigen, wenn To the Moon 2 dann herausgekommen ist. Und ja, das ist eine schöne Sache. Schaut es euch mal an, wenn ihr auf kleine, aber schöne Geschichten steht. So ein bisschen Drama, dann wäre das sicherlich was für euch. Also Bird Story kann ich durchaus empfehlen. So, und nun wird's lustig, mehr oder weniger. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Spiel. Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob da die 5 Sterne gerecht sind. Ja, die höchste Punktzahl zu vergeben ist vielleicht ein bisschen heftig, wird der ein oder andere sagen. Ich, für meinen Teil, gebe diesem Spiel 5 Sterne, weil ich es so mag. Lego Jurassic World habe ich auch via Twitch live gespielt. Die dabei waren, haben hoffentlich Spaß gehabt. Und ich muss sagen, es ist ein cooles Spiel. Ich mag Lego, ich mag vor allen Dingen aber auch Jurassic Park. Und Lego Jurassic World erzählt ja alle Geschichten, aller Filme sozusagen, kurz zusammengefasst. Und jeder Film bekommt auch eine eigene Insel, die man frei erkunden kann, und man kann 1001 Charaktere wieder freischalten und Vehikel und so weiter. Außerdem ist die original lizenzierte Jurassic Park Musik dabei. Was will man denn mehr? Mehr braucht man doch gar nicht. Und ja, wer die Lego-Spiele mag und wer Jurassic Park mag, der kann auch einfach mal zugreifen und sich das Spiel holen. Ist jetzt auch gerade für wenig Geld zu haben. Oder immer mal wieder, also das kriegt man relativ günstig und das lohnt sich, also es lohnt sich auf jeden Fall und im Sale sowieso. Lego Jurassic Park, Daumen hoch! Wow, und das nächste Spiel, das hatte ich schon ganz vergessen, dass ich das gespielt habe, nichtsdestotrotz habe ich 5 Sterne vergeben für Trommelwirbel, Dark Sector, ein Third-Person-Action-Adventure aus dem Jahre 2008/2009. Da kam nämlich die PC-Version raus und die habe ich gespielt. Ist hier in Deutschland nicht in seiner Gänze erschienen, weil, ja, ist der USK da doch ein bisschen zu gewalttätig war. Und naja, es ist schon ein heftiges Spiel. Aber gerade das macht an dem Spiel so viel Spaß. Ihr übernehmt dort die Rolle eines Spezialagenten, schieß mich tot, weiß ich nicht mehr, der irgendwie mit einem Alien-Virus infiziert wurde und der Arm mutierte dann und mit diesem Arm ging eine Wurfklinge einher und diese Wurfklinge konntet ihr ähnlich wie bei Batman, Arkham, Asylum und dergleichen werfen und steuern in der Luft. Das führte dann dazu, dass man den Gegnern damit die Gliedmaßen abtrennen konnte. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das weiß ich noch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass ich wohl gesagt habe, wow, dieses Spiel jetzt bitte 5 Sterne, das hat's verdient. Ja, es sieht heute immer noch ganz gut aus. Ich schaue gerade so ein paar Screenshots mir an. Und würde mal sagen, schaut doch mal rein. Aber ihr solltet auf jeden Fall Acht geben, dass ihr die Uncut-Version euch besorgt. Wobei es meiner Erinnerung nach ziemlich einfach war, die PC-Version umzustellen. Da musste man, glaube ich, nur eine Zahl verändern. Dann konnte man das Spiel auch in seiner Gänze genießen. Aber da lasse ich mich jetzt nicht festnageln. Da müsst ihr selbst mal googeln nach. Und ansonsten Dark Sector, nettes Spiel. Und einen Titel, den hätte ich dann noch. Ich reise zurück zum Jurassic Park. Genauer gesagt zu Jurassic Park The Game von Telltale. Das ist eines der ersten Spiele, die sich so der neueren Telltale-Formel bedienen. Das heißt, hier gibt es noch das ein oder andere Rätsel, aber das ist wirklich simpel. Simpelst. Quicktime-Events gibt es auch schon. Es ist im Grunde ein interaktiver Film. Und genau das will man ja auch haben, wenn man Jurassic Park liest. Ich zumindest. Obwohl ein Open-World-Spiel wäre auch schön, nicht? Also so Lego und so, das ist nicht schlecht. Aber da, wo Lego uns mit einer offenen Spielfeld versorgt, macht es beim Jurassic Park The Game genau das Gegenteil. Wir bekommen hier eine wunderbar lineare Geschichte erzählt, die aber dicht an cineastischer Atmosphäre ist. Also es hätte auch so in der Art im Kino laufen können. Ja, es ist wirklich eine Fortsetzung des Filmes und macht von der ersten bis zur letzten Sekunde an Spaß. Hat mir zumindest so viel Spaß bereitet. Ich lese immer wieder, gerade bei Steam, dass die Leute jetzt nicht so zufrieden sind. Ich für meinen Teil wurde da aber genau da abgeholt, wo ich als Kind der 90er stehe, nämlich bei den Dinosauriern. Und das geht immer, meiner Meinung nach. Ja, Jurassic Park The Game, wenn ihr es für einen guten Kurs bekommt, dann auf jeden Fall zugreifen. Ist jetzt auch in deutscher Sprache, war nicht immer der Fall. Also wenn ihr da Probleme mit dem Englisch habt, dann seid froh, ihr könnt es auch in eurer Heimatsprache genießen. Also, das war's von Jurassic Park und auch mit dem Sommerhäppchen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, hattet Anregungen bekommen. Wenn dem so ist, habe ich ja schon am Anfang erwähnt, wäre ein Like oder ein Abo sehr schön oder auch ein toller, netter Kommentar auf unserem Blogcast, würde mich freuen. Und in diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Sommer noch und ich hoffe, wir hören uns im September wieder, wenn wir wieder unseren Cowabunga Play Podcast, eurem Podcast für Video- und Computerspiele, zelebrieren. Bis dahin, tschüss.